an dem Kreuz in deinem Blute hingst du Heiland mir zugute, und dich traf des Zornes Wute, alles Leid trugst du für mich. Aber was tat ich für dich? Aber was tat ich für dich? Alles Leid trugst du für mich. Aber was tat ich für dich? Gottes Lamm, dein teures Leben hast du für mich hingegeben, mir die Sünden zu vergeben. In den Tod gingst du für mich. Aber was tat ich für dich? Aber was tat ich für dich? In den Tod gingst du für mich. Aber was tat ich für dich? Durchs Gesetz war ich verloren, da hast du mich frei erkoren, hast mir Gnade zugesprochen. Jesus, das tatst du für mich. Und ich tat doch nichts für dich. Und ich tat doch nichts für dich. Jesus, das tatst du für mich. Und ich tat doch nichts für dich. Du hast mich der Schuld entladen, heiltest mich von allem Schaden, führest mich auf ewigem Pfaden, Leben sorgst du stets für mich. Sollt ich denn nichts tun für dich? Sollt ich denn nichts tun für dich? Lieben sagst du stets für mich. Sollt ich denn nichts tun für dich? Scham erglüht auf meinem Wangen, spät erst hab ich angefangen, dir zu dienen mit Verlangen. O mein Heiland, lehre mich, alles, alles tun für dich. Alles, alles tun für dich. O mein Heiland, lehre mich, alles, alles tun für dich.